pa kaže nema druge šanse, brate, krize idu dalje. Ja pitan di su pare, dok ti freestyluješ care. Aus Prinzip gegen die, die es nicht schnallen. Verpiss dich, du Spaß, du bist nicht mal im Takt. Homie, ich bin hey 7-6 wie bis jetzt. Grinsebacke, Chin-Check, mich kriegen sie nett. Unterhebel Winchester Rap, wo der Trinkbecher tropft, doch der Gin besser schmeckt. Ich finde, ihr seid schlecht, weil ich als Kind besser rappt. Der King im Geschäft, hey, es klingt einfach recht. Bis jetzt hab ich bei Fragen von den Kopf keinen bloßen Schimmer. Aus dem Dreck von der Straße durch die Boxen in dein Zimmer. Packets in Garage neben Block mit ner Vanilla Coke. Locker, bisschen Billard, bisschen Motocross, Afrilla. Wer will was? Du bist nicht mal nüchtern auf dem Level. Und du hast doch keinen Rücken für so Sprüche bei einem Battle. Ich lernte Hip-Hop kennen früher auf Kassette und hörte jeden Track vor und zurück, bis ich es checkte. Hat sich ausgezahlt, dass ich bisschen sprühte, bisschen tagte. Denn ich geb mir mittlerweile keine Mühe, wenn ich rappe. Rühr dich nicht vom Fleck, wer arbeitet hier jetzt wen? Ihr habt den Scheiß geredet und wir haben den Scheiß gelebt. Ihr habt den Scheiß gehört und wir haben den Scheiß gesehen. Also beachte, wo du stehst, dann ist alles kein Problem. Verstehst? Ich weiß doch, wie die ganze Scheiße geht. Also tu nicht so, hey, ist neue Schuhe, doch alte Schule Flow. Notch ne Ure, diese Stadt hier ist ein Hurensohn. Sie gönnt kein bisschen Ruhe, alle ist abgefuckt und zugeguckt. Es ist zwar Gutes, aber kann nach drei Kurse hoch. Kaufst und verfluchst, weil du blutest, wenn du Pures holst. Und weil es lange nicht mehr läuft, wie sie's gehört. So wie früher, komm, wir schicken ein paar Leute zum Friseur. Du bist leichte Beute für einen Deutschen und einen Türk. Und zwei Jugos, die maskiert sind und dich heute nach den Türen. Gib einen Grund und sie rasieren dich, es läutet an der Tür. Und danach sagt dir dein verdammter Therapeut, du bist gestört. Denn die Jungs, die ich kenne, machen sich nichts draus. Erst fucken wir dich ab, dann lachen wir dich aus. Sei der Ciao, aber für den Fall, dass du noch was brauchst, laufst du einfach geradeaus, bleib bei die lange raus. Wo ich eine Bombe baue, Schatten unterm Baum. Bring dir weiter meinen Sound, manchmal leise, manchmal laut. Bring dir weiter stiere Packets, manchmal Bats und manchmal Kraut. Unsere Träume sind aus Pflastersteinen erbaut. Und sie ragen hoch in den Himmel, bevor sie durch die Drogen und die trostlosen Fressen auf dem Boden verglimmen. Hier gibt's kleine Kiddies mit nem Teleskop und ner Klinge. Ich bin hey Sticker, ich bin der verlorenen Stimme. Auf der Jagd nach der Million mit der Kimme und Korn in der Mitte, sprich die Show kann beginnen. Ich entwickle mich immer weiter fort ohne Limit. Alles was ich brauche ist ein Mikrofon und ein Gibbet. Fakt ist, immer steht ne Nachtschicht bevor, doch das macht nichts. Ich bin für den Scheiß hier geboren. In der Hood hörst du Haze aus nem steinalten Fort. Du hast schon verloren, Digga, mach dir nichts vor. Die Stadt hat das Wort, sie sagt dir was du hören willst. Sie sagt dir, wer gewöhnlich und wer König ist. Spit der 76 Bars, etwas Unmögliches. Nehmt mein Herr, während ich gemütlich meine Tüte spliff. Sitzt wie ne Ohrfeig, alles darf besorgt sein. Steigen in die Karre ein, halber müssen wir dort sein. Fahren zu Bratte KDR 8 und dann ist Showtime. Kann nach Pumpe meinen Scheiß in Adelsheim und Fort sein. Baust du große Scheiße, wanderst du sofort ein. Falls sie dich erwischen, also lass dich nicht erwischen. Verstaust in den Gebüschen, erst die Abdrücke verwischen. Denn meine Welt kann man mit der deinen nicht vermischen. Schreibe meine Reime, reinig mein Gewissen. Zeilen über Zeilen, aber keine klingt beschissen. Homie, mittlerweile solltest du's ja eigentlich schon wissen. Weite, Bissen für Bissen, Digga, keiner kann mich dissen. Vergiss es, versuch es, mach doch nicht so schüchtern. Vielleicht kannst du eines Tages auch so splittern, wenn du Glück hast. Bis dahin spliffen wir den Shit, der dich verrückt macht. Herr mit deiner Patte, Brate, ich bin jetzt am Drücker.